Kapitel 2, Aufgabe 3. Ergonomie am Arbeitsplatz. Hören Sie eine Präsentation zu diesem Thema und machen Sie sich dazu Notizen. Ich begrüße Sie herzlich zu meiner Präsentation über das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz. Wie Sie wissen, ist Ergonomie heutzutage ein hochaktuelles Thema. Viele Unternehmen streben nach einer angenehmeren Gestaltung ihrer Arbeitsräume, weil sie verstanden haben, welche Vorteile es mit sich bringt, wenn sich ihre Mitarbeiter im Büro wohlfühlen. Nehmen wir zuerst den Bürostuhl. Wenn Sie täglich mehrere Stunden sitzen, sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Bürostuhl ergonomisch geformt ist. Zum einen soll er die Wirbelsäule stützen, zum anderen wechselnde Körperhaltungen, also etwas Bewegung ermöglichen. Die Sitztiefe ist optimal, wenn ein fester Kontakt zur beweglichen Rückenlehne besteht und eine Handbreit Platz von der Sitzvorderkante zur Kniekehle bleibt. Die Arbeitshöhe sollte sich in Ellenbogenhöhe oder etwas darunter befinden. 60% dynamisch sitzen, 30% stehen und 10% gezieltes Umhergehen. 60, 30, 10. Diese Faustregel ist für gesundes Arbeiten im Büro sehr sinnvoll. Tische, deren Höhe sich auf die Größe des Nutzers einstellen lässt, eignen sich für die Büroarbeit am besten. Optimal sind Tische, die sowohl auf die individuelle Arbeitshöhe im Sitzen als auch zwischen Sitz- und Stehhöhe verstellt werden können. So können Sie mal sitzend, mal stehend arbeiten. Allerdings ist häufiges Aufstehen von kurzer Dauer günstiger als lange Stehpausen. Die einzelnen Stehpausen sollten nicht länger als 20 Minuten sein. Und nun zum Bildschirm. Wichtig für gutes Sehen ist ein ausreichender Abstand zwischen Auge und Bildschirm. Dieser sollte bei einem 21-Zoll-Monitor mindestens 60 bis 70 Zentimeter betragen. Unter Ergonomie wird nicht nur die Position von Büromöbeln verstanden, sondern auch die gesamte Atmosphäre am Arbeitsplatz. Die richtige Beleuchtung, das Raumklima und die Akustik spielen ebenso eine entscheidende Rolle. Den folgenden zweiten Teil meines Kurzvortrags werde ich diesen Aspekten widmen. Zur Beleuchtung. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Arbeitsplatz ausreichend beleuchtet ist. Fallstudien zeigen, dass Beleuchtungskonzepte, die Deckenleuchten mit individuell regulierbaren Arbeitsplatzleuchten kombinieren, zu mehr Wohlbefinden und geringerer Ermüdung der Nutzer beitragen. Wenn solch ein System nicht vorhanden ist, nutzen Sie einfach die gute alte Tischlampe zur besseren Beleuchtung Ihrer Arbeitsfläche. Es ist ebenfalls bekannt, dass sich das Raumklima auf unser Wohlbefinden auswirkt. Die Luftfeuchtigkeit sollte etwa 40-60% betragen. Sie können diesen Wert erreichen, indem Sie Pflanzen mit großen Blättern, Luftbefeuchter oder Wasserbehälter in Ihr Büro stellen. Zum Schluss noch ein paar Gedanken zu den akustischen Störungen. Lärm und Geräusche gelten als die größte Beeinträchtigung der Konzentration sowie als starke physische und psychische Belastung. Unternehmen, die Ergonomie ernst nehmen, statten die Arbeitsräume mit speziellen Decken, Böden, Wänden und Stellwänden aus. Andernfalls kann man auch Schränke oder andere geeignete Möbelstücke zur Schallabsorption aufstellen. So, das war mein Vortrag. Ich hoffe, Sie haben einige nützliche Tipps bekommen, die Ihnen helfen werden, Ihren Arbeitsplatz ergonomischer zu gestalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.